Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Jetzt machen wir inshallah weiter mit As-Sira, mit der Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Da sind wir, liebe Geschwister, ziemlich genau bei unserem 48. Unterricht heute, inshallah. Für die Geschwister, die manchmal Probleme haben mit dem Mithören vom Ton und sowas angeht, technisch, ist kein Problem. Wir nehmen das, die Sira und die Tafsir-Unterricht nehmen wir auch immer auf. Und nach dem Unterricht irgendwann mal machen wir das aufs Internet. Und dann kann man sich das nochmal deutlich anhören. Weil ich habe keinen Einfluss auf die Technik, also wie gut das ankommt. Allahu a'lam. Mein Ton kommt hier bei euch an, also über Internet und WLAN und weiß nicht was. Tayyib, inshallah. Letztes Mal haben wir gesprochen, liebe Geschwister, über die Schlacht von Badr. Haben wir weitergemacht. Und diese Schlacht von Badr, die war noch nicht fertig. Beziehungsweise der Kampf war mehr oder weniger fertig, aber jetzt geht es darum, was nach dem Kampf geschehen ist. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Frage ist jetzt, wie ist er mit den gefangenen Menschen umgegangen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ausdrücklich den Muslimen gesagt, dass sie bestimmte Menschen der Quraysh gut behandeln sollen. Weil nicht jeder von denjenigen, die hinausgezogen sind nach Badr und gekämpft haben, sind freiwillig gegangen. Manche waren gezwungen. Man stellt euch vor, ein Sklavenbesitzer mit seinem Sklaven. Der Sklave ist vielleicht gar nicht interessiert, mitzukämpfen. Oder andere Menschen, die nur rausgegangen sind, weil man ihnen gesagt hat, ihr müsst mit hinausgehen. Oder anderen wiederum, sie hatten den Muslimen einen großen Gefallen getan in der Zeit von Mekka. Das heißt, in der Zeit vor der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zu ihnen gehören die Kinder von Abdul Muttalib. Die Kinder von Abdul Muttalib, das sind also sozusagen natürlich der Vater des Propheten ist schon längst gestorben, aber die Onkels des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Unter ihnen Al-Abbas radiallahu ta'ala anhu, wie wir gleich sehen werden, inshallah. Unter ihnen Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, das heißt ein Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und auch Abu al-Bakhtari ibn Hisham. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zu den Muslimen gesagt, wenn diese zwei Leute zu euch kommen, dann bitte tötet sie nicht, sondern nimmt sie einfach nur gefangen. Und so hat man Al-Abbas, den Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, festgenommen. Was allerdings Abu al-Bakhtari angeht, er wollte unbedingt kämpfen und hat darauf bestanden und so wurde er irgendwann mal getötet, also im Kampf. Das heißt, auch wenn er den Muslimen etwas Gutes getan hat, aber er hat es wieder schlecht gemacht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich beraten mit den Sahaba und das war seine Gewohnheit. Der Prophet a.s. hat in verschiedenen Angelegenheiten, wenn er nicht genau wusste, was am besten und am richtigsten ist, oder er wusste es, aber er wollte, dass die Sahaba radiallahu anhum ebenfalls mitdenken und sich daran gewöhnen, dass man dem auch wenn jemand etwas zu sagen hat, dass man ihm trotzdem seine Meinung sagt, um ihm Ratschlag zu geben. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr und Umar um Rat gefragt. Und natürlich daraus können wir viele Sachen lernen, unter anderem, dass man zwar um Rat fragt, aber nicht irgendjemanden, sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragt hier edle, gottesfürchtige Menschen, denen man vertrauen kann, die Ahnung haben, die auch von Quraysh sind und eine hohe Stellung genießen und seine engsten Vertrauten waren Abu Bakr und Umar, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen beiden zufrieden sein. Und der Prophet war auch übrigens mit ihnen beiden auch verwandt. Also verschwägert, verwandt in dem Sinne. Und zwar hatte sie gefragt, was sollen wir machen mit den Gefangenen von Badr? Allah subhanahu wa ta'ala hatte noch nichts herabgesandt, wie er mit ihnen umgehen soll. Also wie er mit denen verfahren soll, mit den Gefangenen von Badr. Und Abu Bakr hatte eine andere Meinung gehabt als Umar. Abu Bakr hat gesagt, ich bin der Meinung, du sollst die Gefangenen der Quraysh freilassen, indem du sie von dir eine Abfindung verlangst. Das heißt also, sie sollen sich freikaufen. Die sind wie Sklaven, wie Gefangene. Wer sich von ihnen freikauft, durch etwas Bestimmtes, das werden wir gleich sehen, was damit gemeint ist, der darf frei gehen und erst kann wieder nach Hause. Umar, radiallahu ta'ala anhu, Also, was war seine Begründung? Abu Bakr, seine Begründung war, weil wenn wir den Kuffar etwas Gutes tun, dann werden sie in Zukunft auch nicht mehr gegen uns sein. Das ist klar, wenn du die Leute alle freilässt, ihr wisst ja, war 70 sind ja gefallen von den Quraysh und 70 ungefähr sind gefangen genommen worden. Und wenn jetzt diese alle Leute wieder freigelassen werden, dann das hat einen riesigen, großen Einfluss auf die Beziehung. Weil die Quraysh kann man nicht einfach so wegmachen. Das geht nicht. Die sind immer noch da. Aber trotzdem, wenn man die einfachste Möglichkeit, einen anderen Menschen zu versklaven, ist wie? Indem du ihm Gutes tust. Je mehr du einem Menschen Gutes tust und ihm gibst und beschenkst und gut behandelst, desto eher wird er das machen, was du von ihm möchtest. Und deswegen ist es auch so mit Allah subhanahu wa ta'ala und den gesunden, gläubigen Menschen. Je mehr Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gibt, desto dankbarer werden sie. Umar radiallahu ta'ala anhu, er hatte eine andere Meinung gehabt. Er sagte, das sind die Führer der Kuffar. Und seine Meinung war, dass man sie töten muss. Das waren Kriegsgefangene und er war der Meinung, diese Menschen sollten getötet werden. Diese Menschen sollten getötet werden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Meinung von Abu Bakr bevorzugt. Die Meinung von Abu Bakr bevorzugt, dass man sie einfach freilassen soll, indem sie sich freikaufen. Erst danach ist die folgende Ayah in Al-Quran Al-Karim herabgesandt worden, eine gewaltige Ayah, die klarstellt, wer von beiden Recht hatte oder wer von den dreien Recht hatte. Abu Bakr radiallahu anhu, die Meinung, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam eher bevorzugt hat, oder Umar radiallahu ta'ala. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala die folgende Ayah herabgesandt und jeder von euch wird gleich erkennen, wer Recht gehabt hatte. Allah sagte, مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ. Es steht keinem Propheten zu, das ist Ayah 67 aus Surat Al-Anfal, Surah 8. Es steht keinem Propheten zu, Gefangene zu haben, bis er den Feind überall im Land schwer niedergekämpft hat. Ihr wollt Glücksgüter des Diesseitigen, aber Allah will das Jenseits. Wer hat also Recht gehabt? Abu Bakr oder Umar? Umar, radiallahu ta'ala anhu, er hatte Recht gehabt mit seiner Entscheidung. Das heißt, sie haben, offensichtlich haben sie aber ihre Entscheidung schon getroffen gehabt, bevor diese Ayah herabgesandt worden ist. Und hier ist ein Beweis, in dieser Ayah ist ein Beweis, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn es keine Ayah gibt im Koran, die darauf hinweist, was er machen soll, und es in der Sunna, mit Sunna meine ich die Offenbarung Allahs, weil die Sunna ist ebenfalls ein Wahi von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam keinen Befehl bekommen hat von Allah subhanahu wa ta'ala, dann gemäß der richtigeren Ansicht unter den Ulama, macht der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch Ijtihad als ein ganz normaler Mensch sallallahu alaihi wasallam. Und dafür gibt es mehrere Beweise aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sogar aus Al-Quran, Al-Karim, wie heißt es in Surah Tauba und anderswo. Und deswegen, liebe Geschwister, in diesem Fall hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam als Mensch Ijtihad gemacht und Umar hat auch Ijtihad gemacht und der Ijtihad von Umar war in diesem Fall der richtigere. Ja? Und warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier nicht als Prophet gesprochen hat, sondern als Mensch. Und deswegen haben wir gesehen, dass er die anderen ebenfalls um Rat gefragt hat. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagte in der folgenden Ayah, und das ist das Gefährliche, er sagte, wenn nicht von Allah eine früher ergangene Bestimmung wäre, würde euch für das, was ihr genommen habt, hier wahrlich gewaltige Strafe treffen. Esst nun von dem, was ihr erbeutet habt, als Erlaubtes und Gutes und fürchtet Allah. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. In dieser Ayah lesen wir, esst von dem, was ihr erbeutet habt, das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, eigentlich war das für sie haram. Die Ghanima, die Beute, einfach von etwas zu nehmen, das war die erste Schlacht. Und für die Propheten vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam war die Beute immer verboten. Keiner von ihnen durfte etwas von der Beute nehmen. Allah hat es ihnen aber erlaubt. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass es eine von den fünf Dingen ist, die er bekommen hat, die kein Prophet vor ihm bekommen hat. Esst nun von dem, was ihr erbeutet habt, als etwas Erlaubtes und Gutes, und fürchtet Allah, als würde Allah sagen, ihr hättet eigentlich warten müssen auf eine Anordnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagt Allah azza wa jalla, das ist seltsame, gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Weil normalerweise, wenn man die Ayah liest und man weiß gar nicht, worum es geht, dann versteht man nicht den Zusammenhang zwischen fürchtet Allah, aber gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Jetzt wissen wir, warum sie Allah fürchten sollen, weil sie etwas entschieden haben, was nicht richtig war im Gesetz Allahs. Aber sie wussten es ja nicht. Es war ja nicht Ijtihad. Und sie wussten es, wenn es eine, es gab ja keine Offenbarung dafür. Aber und jetzt wissen wir, was es bedeutet. Allah ist allvergebend, barmherzig, dass die, diesen Fehler, den ihr gemacht habt, Allah hat ihn vergeben. Walhamdulillah. Und so weiß jeder, jeder Mujtahid, dass wenn er etwas macht, was falsch ist, aber richtig vorgegangen ist in seiner Vorgehensweise und sich Mühe gegeben hat, die Wahrheit herauszufinden, so wird Allah azawajal einem trotzdem vergeben. Und wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause für den Adhan. Tayyib, Bismillah. Wir hatten jetzt zuletzt gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen die Beute, die Kriegsbeute der Quraysh erlaubt hat. Und das war, liebe Geschwister, am Anfang des Islam der Fall. Später und bis zur heutigen Zeit, wenn so etwas noch einmal Ähnliches geschieht, dann darf der Imam der Muslime entscheiden, was mit den Kriegsgefangenen und was mit den Kriegsgefangenen gemacht wird. Und zwar, ob sie zum Tode verurteilt werden oder ob die Kriegsgefangenen sich freikaufen dürfen oder ob man sie einfach freilässt als eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Außer natürlich, was die Kinder und Frauen angeht, denn die Kinder und Frauen darf man nicht töten. Und die Kriegsgefangenen haben sich freigekauft durch bestimmte Beträge, die festgelegt worden waren. Prinzipiell hat man von jedem Kriegsgefangenen 4000 Dirham genommen. 4000 Dirham, falls jemand rechnen möchte, natürlich Dirham sind ja Silbermünzen. Und ihr wisst, Silber und Gold, das sind Materialien, die vom Tagespreis abhängen. Das heißt also, muss man sich selbst mal ausrechnen. Aber wenn wir 4000 Dirham haben, dann sind das ungefähr 11.900 Gramm. 11.900 Gramm Silber. Weil 200 Dirham ist der Nisab für die Zakat von Silber. Und das sind 595 Gramm. Wenn du es mit 20 multiplizierst, kommst du auf 11.900. Wallahu a'lam. Zainab, die Tochter des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, sie hat dann ihren Ehemann Abu al-As ibn al-Rabi' freigekauft durch eine Goldkette, die offensichtlich den Wert ungefähr hatte. Als dann Zainab radiallahu anha diese Goldkette den Sahaba gegeben hat, damit sie ihren Mann freilassen, haben dann die Sahaba aus Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam die Goldkette genommen und ihr wieder zurückgegeben. Denn wer wird schon von der Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam etwas nehmen wollen? Und offensichtlich war Abu al-As ibn al-Rabi' Allahu a'lam, vielleicht war er noch kein auch wenn er noch kein Muslim war, denn am Anfang des Islam war es erlaubt, mit diesen Leuten zusammen verheiratet zu sein. Später der Islam hat verboten, dass eine muslimische Frau mit einem nicht-muslimischen Mann verheiratet ist. Dass aber die Muslime nicht darauf aus waren und dass die Muslimen nicht das Ziel war, Geld zu bekommen und irgendwie reich sich zu bereichern durch solche Kämpfe und durch die Beute und weiß nicht was, und dass es ihnen auch nicht darum ging, Rache zu üben, sondern es geht ihnen rein darum, dass Allahs Wort das höchste Wort ist, zeigt, dass auch die anderen Kriegsgefangenen sich alle freikaufen konnten. Entweder man hat die 4000 Dirham gezahlt oder wenn man kein Geld hatte, dann hat man eine Ersatzleistung machen können. Das heißt, man hat ihnen gesagt, ihr könnt auch, anstatt dass ihr 4000 Dirham zahlt, könnt ihr auch einem Kind das Lesen und Schreiben beibringen und dann werdet ihr ebenfalls freigelassen. Und deswegen heißt es in einer Überlieferung, das ist so am Rand erwähnt, Musnad von Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, wird überliefert, dass ein Kind von den Ansar, die Ansar, noch einmal, das sind die Helfer, wortwörtlich, das sind diejenigen Muslime, die in Medina waren und den Propheten von dort aus unterstützt haben. Einer ihrer Söhne kam einmal weinend nach Hause. Auf Arabisch heißt es, فَجَاءَ غُلَامٌ يَوْمًا يَبْكِي إِلَى أَبِيهِ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ ضَرَبَنِي مُعَلِّمِي قَالَ الْخَبِيثُ يَطْلُبُ بِذَحْلِ بَدْرٍ وَاللَّهِ لَا تَأْتِيهِ أَبَدًا. Das heißt, es hat sich ereignet, dass ein kleines Kind von den Ansar ist dann zu seinem Vater gerannt und hat geweint. Und sein Vater hat ihn gefragt, warum weinst du? Was ist los? Und er sagte, ja, mein Lehrer hat mich geschlagen. Und wer ist der Lehrer? Einer von den Kuffar der Quraysh, die ihm das Lesen und Schreiben beigebracht haben. Und dann sagte er, dieser üble Kerl, der will nur Rache nehmen, wegen Badr, wegen der Schlacht von Badr, will er noch. Und du gehst nicht mehr zu ihm hin, fertig. Gehst nicht mehr zu dem Lehrer, denn ein Lehrer, der seine Kinder schlägt, der haben die Kinder dann keine Lust mehr auf den Lehrer. Und auch hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch gesagt, damit man deutlich sieht, dass bei den Muslimen geht es überhaupt nicht um Bereicherung und um irgendwie Niedermachen oder andere Menschen kränken, der Kränkung willen. Nein, es geht rein um den Islam. Es geht rein um den Islam und um Gerechtigkeit. Und die höchste Form der Gerechtigkeit ist La ilaha illallah. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte in einer Überlieferung, Sahih al-Bukhari, لو كان مطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لأطلقتهم له. Kurz bevor ich übersetze, Mut'am ibn Adi war eine Person, liebe Geschwister, von den Quraysh, von den Kuffar, die, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Ta'if zurückgekehrt ist, ihr wisst, irgendwann mal ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Ta'if gegangen und hat dort Da'wah gemacht. Und dort haben sie ihn auch vertrieben. Und als er nach Mekka zurück wollte, wollte ihn keiner mehr aufnehmen. Auch die Leute von Quraysh wollten ihn nicht mehr reinlassen. Und dann hat Mut'am gesagt, pass auf, hört zu, Leute von Quraysh, der Prophet Muhammad, oder Muhammad, auch wenn er nicht an ihn geglaubt hat, ist in meiner Obhut. Das heißt man auf Arabisch Ijara. Das heißt, wenn jemand sagt, die Person so und so ist in meinem Schutz, in meiner Obhut, dann durfte keiner mehr ihm irgendetwas antun. Und das war eine Wohltat, die ein Kafir dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gemacht hatte. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt, wenn Mut'am noch am Leben wäre und er würde bei mir ein gutes Wort einlegen, wegen diesen faulen Menschen, wegen diesen Verfaulten, hat er sie genannt, sallallahu alaihi wasallam, den übelriechenden Kuffar, die Gefangenen sind damit gemeint, wenn der Mut'am am Leben wäre und er würde mich und er würde bei mir ein gutes Wort einlegen, um diese Leute freizulassen, dann würde ich sie für ihn alle freilassen. Die Ansar, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, und das ist auch wieder ein Beweis, dass es ihnen um die Zufriedenheit Allahs geht und auch um die Zufriedenheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil die Zufriedenheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam bedeutet die Zufriedenheit von Allah. Allah sagt im Koran, مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ. Das heißt, wer dem Gesandten gehorcht, der hat Allah gehorcht. Punkt. Wenn der Prophet zufrieden ist, ist Allah zufrieden. Fertig. Wenn der Prophet zornig ist, dann ist Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls zornig. Und deswegen haben die Ansar sich gesagt, wir haben hier eine wunderbare Möglichkeit, wieder die Zufriedenheit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu bekommen. Wie? Indem wir ganz einfach Al-Abbas, seinen Onkel, den wir festgenommen und gefangen genommen haben, den lassen wir einfach frei. Wir verlangen von ihm gar nichts. Denn er ist der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, wie man es nicht anders erwartet, er hat sich in diesem Fall geweigert. Und hat gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Es ist nicht das gleiche wie bei seiner Tochter. Seine Tochter hat es hergegeben. Und die Leute haben es genommen, haben freigelassen und haben es ihm wieder zurückgegeben. Jeder kann machen, was er will. Aber von vornherein, jemanden wäre es besser zu behandeln, nur weil er zur Familie des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gehört, in diesem Fall, in solchen Fällen wie diese, nein, hat der Prophet nicht akzeptiert. Wisst ihr warum? Weil der Prophet will nicht nachgesagt bekommen, dass er seine Familie bevorzugt. Ist doch klar. Weil wenn er seine Familie bevorzugt, dann sieht das sehr egoistisch aus. Dann sieht das so aus, als würde er nach Macht streben. Und das ist auch eine der Weisheiten, warum die Familie des Propheten sallallahu alaihi wa sallam bis an den heutigen Tag keine Sadaqa und keine Zakat nehmen darf. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Wallah, la tadharuna minhu dirhaman. Ihr lasst ihn bei Allah keinen einzigen Dirham übrig. Also wenn jemand bezahlen muss voll, dann ist es mein Onkel Al-Abbas. Und deswegen sieht man, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie gerecht er war. Im Gegensatz zu anderen Menschen, die, wenn sie eine bestimmte Position haben, ihre eigenen Leute besser behandeln, auf Kosten der anderen sogar. Ich meine, das ist hier auf Kosten von niemandem. Höchstens auf Kosten der Da'wah, das ist schon schlimm genug. Aber auf Kosten von anderen ist es noch eine schlimmere Sache. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Jeder Mensch ist prinzipiell vor Allah und seinem Gesandten gleich, es sei denn, er hat etwas verdient, um etwas anderes zu bekommen, als andere Menschen verdient haben. Sogar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat er erfahren von ihm, dass er eigentlich Muslim ist. Al-Abbas hat sozusagen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, ich bin Muslim, warum habt ihr mich gefangen genommen? Man hat ihm gesagt, die haben mich gezwungen, zur Schlacht von Badr mitzugehen. Die haben mich gezwungen, zur Schlacht zu mitzugehen. Und trotzdem hat Al-Abbas 100 Uqiyah bezahlt. Uqiyah ist eine andere, wie Cent und Euro kann man grob sagen. Eine Uqiyah sind 40 Dirham und 100 Uqiyah sind wieder 4000 Dirham. Und so hat er den vollen Betrag bezahlt. Andere, die weniger bezahlen konnten, offensichtlich wie Aqil ibn Abi Talib, er hat nur 80 Uqiyah bezahlt, also ein Fünftel weniger. Und andere Gefangene, als die Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Leute, die haben zum Beispiel nur 40 Uqiyah bezahlt, sogar weniger, je nachdem, wie sie konnten. Denn es geht nicht darum, reich zu werden, sondern es geht darum, die Menschen zu gewinnen für den Islam, damit sie in ein Paradies eingehen, dessen Breite so groß ist wie Himmel und Erde. Machen wir an dieser Stelle kurz Pause, inshallah, liebe Geschwister, und nach dem Salah, inshallah, machen wir noch ein paar Minuten weiter, bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Ich hoffe, man hört mich gut. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben dabei, dass die Gefangenen sich freigekauft hatten für verschiedene Beträge. Der eine hat zum Beispiel 4000 Dirham bezahlt, das waren Silbermünzen. Der andere hat weniger bezahlt, weniger als die Hälfte. Und andere haben wiederum, statt dass sie Geld bezahlt haben, haben sie ihr Wissen weitergegeben. Sie konnten zum Beispiel lesen und schreiben. Da haben sie es eben den Kindern von der Ansar das Lesen und Schreiben beigebracht. Und so sieht man, dass den Muslimen um den größtmöglichen Nutzen für das Diesseits und Jenseits besonders ging. Und nicht um rein, dass es kein materieller Krieg war. Das ist in Bezug auf die Gefangenen geschehen. Was in Bezug auf die Beute geschehen ist, die Sahaba radiallahu anhum waren sich uneinig darüber, wie die Beute, die sie ergattert hatten nach der Schlacht, verteilt werden sollte. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hatte noch kein Gesetz herabgesandt, wie man die Beute zu verteilen hat. Das wurde erst später herabgesandt, nach dem folgenden Ereignis. Ubadah ibn Samit radiallahu ta'ala anhu, er sagte, er berichtet, dass er dabei war bei den mit den Leuten, die bei der Schlacht von Badr mitgemacht haben. Und die Leute sind in drei Teile geteilt worden. Die einen, die gekämpft haben. Die anderen, die beim Lager der Muslime waren und beim Lager aufgepasst haben, Wache gehalten haben. Und die dritte Gruppe waren diejenigen um den Propheten sallallahu alaihi wasallam umherum, die aufgepasst haben, dass ihm kein Haar gekrümmt wird. Danach, als der Krieg gewonnen war, haben manche die Beute zusammengesammelt. Und sie haben gesagt, wir sind diejenigen, die sie verdient haben, denn wir haben sie schließlich zusammengeholt. Die anderen haben gesagt, diejenigen, die gekämpft haben, sie haben gesagt, wir haben gekämpft. Deswegen haben wir keine Zeit gehabt, noch die Beute zu holen. Wir sind diejenigen, die in Wirklichkeit die Beute am ehesten verdienen. Und die dritte Gruppe waren diejenigen beim Propheten sallallahu alaihi wasallam, die gesagt haben, wir waren beim Propheten sallallahu alaihi wasallam, haben auf ihn aufgepasst. Ansonsten hätten wir mit euch gekämpft. Und wir hatten Angst, dass ihm irgendetwas geschieht. Und sie waren sich uneinig und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala die folgende Sura herabgesandt, Surat al-Anfal. Eine mittelmäßig lange Sura, die hat 10 Seiten ungefähr, nach dem Medina-Drucker aus Al-Medina. Und Allah sagte am Anfang der Sura, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَال. Sie fragen dich nach der Beute. Sag, die Beute gehört Allah und dem Gesandten. So fürchtet Allah und stiftet Frieden untereinander und gehorcht Allah und seinem Gesandten, wenn ihr gläubig seid. Das war die erste Ayah, die klar gemacht hat, dass niemand irgendeinen Anteil hat an der Beute, außer Allah Azza wa Jal selbst und sein Gesandter sallallahu alaihi wa sallam. was so viel bedeutet wie Allah bestimmt, was mit dieser Beute geschieht, sonst niemand. Das heißt also, das ist eine Art Kritik an die Leute gewesen, weil sie hätten, statt dass sie sich selbst Gedanken machen, wer was verdient, hätten sie fragen müssen, was will Allah Azza wa Jal von uns? Wie verteilt der Prophet es denn? O Gesandter Allahs, wie möchtest du denn, dass die Beute verteilt wird? Entscheide du. Und genauso muss jeder Muslim damit umgehen. Bevor er sich eine Meinung bildet und von wegen, die Leute reden von Meinungsfreiheit und weiß nicht was, der Muslim kennt dieses Wort Meinungsfreiheit nur in dem Sinne, wie Allah es ihm erlaubt hat, uns gar nichts. Du bist, ob du willst oder nicht, du bist ein Sklave Gottes. Du bist ein Geschöpf Gottes. Allah hat dich erschaffen. Allah hat dir alles gegeben, Allah hat dir sogar eine Zunge gegeben, mit der du deine Meinungsfreiheit propagierst. Aber in Wirklichkeit gibt es so etwas wie diese absolute Meinungsfreiheit, von der gesprochen wird. Das gibt es überhaupt nicht. Das kennen wir als Muslime überhaupt gar nicht. Denn was soll denn Meinungsfreiheit bedeuten? Soll das bedeuten, dass jeder Kufr machen darf und sagen darf, wie er will? Soll Meinungsfreiheit bedeuten, dass jemand über Gott sprechen soll, wie er will? Soll Meinungsfreiheit bedeuten, dass man die Propheten beleidigen darf, wie man will? Soll Meinungsfreiheit bedeuten, dass man über den Islam sagt, was man denkt? Soll Meinungsfreiheit bedeuten, dass man selbst bestimmt, was halal ist und was haram ist? Das alles kennen wir als Muslime überhaupt gar nicht, sondern wir Muslime, das Erste, was wir machen müssen, ist, hat Allah oder sein Gesandter in dieser bestimmten Angelegenheit bereits eine Entscheidung getroffen? Wenn ja, dann müssen wir sie hinnehmen, auch wenn die Wahrheit uns nicht gefällt. Und wenn Allah Azza wa Jalla sein Gesandter eine Entscheidung getroffen haben, müssen wir sie nicht nur annehmen, sondern wir müssen sie akzeptieren im Herzen und dürfen überhaupt keine Abscheu davor spüren. Keinster Weise. Wie Allah sagte, فَلَا وَرَبِّكْ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Sinngemäß bedeutet, Allah schwört, subhanahu wa ta'ala, ihr wisst, wenn Allah schwört, schwört er meistens bei Geschöpfen, weil Allah darf schwören, bei was er will, bei wem er will. Aber in dieser Ayah schwört er, subhanahu wa ta'ala, bei sich selbst. Er sagt, doch nein, ich schwöre bei deinem Herrn. Sie werden nicht glauben, sie werden nicht gläubig sein, bis sie dich zum Richter über alles machen, worüber sie sich uneinig sind. Und hiernach keine Bedrängnis in sich verspüren gegen dem, was du gerichtet hast, was du bestimmt hast, und sich vollkommen ergeben. Das heißt, nicht nur äußerlich akzeptierst du den Spruch des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern auch in deinem Herzen musst du ihn annehmen, vollkommen, und du musst ihn mögen, und du darfst ihn auf gar keinen Fall ablehnen. Von wegen, ich darf sagen, was ich will, ich darf glauben, was ich will. Alles kannst du machen, was du willst, du musst nur die Konsequenzen dafür, Yawm al-Qiyamah, spüren. Und deswegen, liebe Geschwister, darf man sich nicht verblenden lassen oder irreführen lassen von manchen Menschen, die solche Dinge ausnutzen für ihr eigenes Wohl. Allah Azza wa Jal hat also erstmal klar gemacht, bevor ihr euch die Beute aufteilt, wer was bekommen soll, stiftet erstmal Frieden unter euch. Ihr seid euch uneinig, ihr streitet euch um Güter des Diesseits, worum man sich überhaupt nicht streiten soll, denn es macht überhaupt keinen Sinn, es lohnt sich überhaupt nicht. Und Allah ist derjenige, der bestimmt, was damit geschieht. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat 40 Ayat herabgesandt in Surat al-Anfal, bevor er tatsächlich dann gesagt hat, in der 41. Ayah ungefähr, was mit dieser Beute gemacht werden soll. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann von der gesamten Beute ein Fünftel beiseite gelegt, wie Allah es in Surat al-Anfal gesagt hat, und die restlichen vier Fünftel hat er unter den Kämpfern aufgeteilt, so wie Allah es ihm subhanahu wa ta'ala aufgetragen hat. Dazu lesen wir sinngemäß dazu gibt es aus der Sunna Berichte, was uns interessiert, einfach nur diese Ayah aus dem Koran. Allah sagt, und wisset, was immer ihr erbeutet, so gehört Allah ein Fünftel davon und dem Gesandten, den Verwandten und den Weisen und den Armen und dem Sohn des Weges. Das erste Fünftel ist für diese fünf Gruppen. Wenn ihr an Allah glaubt, das heißt, dieser Rechtsspruch, dieses Urteil gilt für euch, wenn ihr an Allah glaubt. Wenn ihr nicht an Allah glaubt, dann macht, was ihr wollt, aber zieht die Konsequenzen daraus, im Jenseits auf jeden Fall. Wenn ihr an Allah glaubt und an das, was wir auf unseren Diener am Tag der Unterscheidung als Offenbarung herabgesandt haben. Wenn ihr an Allah glaubt und an das, was wir auf unseren Diener Yawm al-Furqan ist der Tag der Unterscheidung, der Tag, an dem sich das Gute vom Schlechten unterschieden hat, herabgesandt. Was hat Allah herabgesandt am Tag der von Badr? Den Sieg? Was noch? Wodurch kam der Sieg dann? Die Engel. Die Engel, die Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. Ja? Und Allah hat zu allem, also an dem Tag, an dem die beiden Heere aufeinander trafen. Das ist die wichtigste und entscheidendste Schlacht gewesen zwischen den Muslimen und den Kuffar. Und Allah hat zu allem die Macht. Damit keiner zweifelt, Allah azza wa jal, wenn er will, macht er noch mehr als dies, und wenn er will, übernimmt er dies sogar selbst, subhanahu wa ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch 9 von den Sahaba, die nicht mitgemacht haben, auch etwas von der Beute gegeben, weil er ihnen Aufgaben gegeben hatte, wie zum Beispiel Uthman ibn Affan radiallahu anhu, seine Frau Ruqayya, die Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie war auf dem Sterbebett, sie war am Sterben, und so hat der Prophet ihm gesagt, dass er zurückbleiben soll und sich um sie kümmern sollte. Und nachdem Allah subhanahu wa ta'ala diese Ayat herabgesandt hat und wie das verteilt werden soll, waren sich Sahaba einig und keiner hat widersprochen. Und das war auch gang und gäbe unter den Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass wenn Allah und sein Gesandter eine Entscheidung getroffen haben, hat sich niemand von ihnen quergestellt. Auf gar keinen Fall. Auf dem Rückweg ist ihnen allen, also auf dem Rückweg nach Medina, ist ihnen allen Zayd ibn Haritha radiallahu ta'ala anhu vorausgegangen und hat den Leuten von Medina die frohe Botschaft verkündet und ihnen gesagt, die Muslime haben gegen Quraysh gewonnen und die Quraysh, und der so und so ist gefallen und der so und so von den Kuffar ist gefallen, der so und so ist gefallen und der so und so ist gefangen genommen worden und so weiter und so fort. Diese frohe Botschaft, diese Nachricht war wie eine Flut, die die Medinenser überkommen hat. Sie haben sich so gefreut, dass manche von ihnen das gar nicht geglaubt haben. Das war so unvorstellbar, dass diese Mächtigen von Quraysh besiegt worden sind und auch noch Leute wie Abu Jahl draufgegangen sind. Das war eine Sache, die haben sich die Leute von Quraysh nicht einmal, dass die Leute von Medina nicht einmal erträumen können. Deswegen sagte Usama, radiallahu anhu, fawallah, ma saddaqtu hatta ra'ayna al-usara. Ich schwöre bei Allah, ich habe es nicht geglaubt, bis ich die Gefangenen selbst gesehen hatte. Diese Verblüffung, dieses Staunen konnte man an ihren Gesichtern erkennen. Und wie, als würden sie sagen, sind die Quraysh wirklich besiegt worden? Auch ihre gesamten Führer? Und diese ganze Überheblichkeit, die sie an den Tag gelegt hatten, das ist plötzlich alles weg? Und auch diese gefälschten Götter, die sie gehabt, angebetet hatten. Und die haben ihnen nicht mehr geholfen? Und die falsche Aqida, die sie gehabt haben, all dies hat ihnen nichts gebracht? Und deswegen die Mutter der Gläubigen, Sauda, radiallahu ta'ala, unsere Mutter, sie aufgrund ihrer unglaublichen Verblüffung hat sie zu einem der Gefangenen, er hieß Abu Yazid Suhail ibn Amr, Folgendes gesagt. Und reingezogen als Gefangener und seine Hände waren gebunden an seinem Hals. Und dann hat sie zu ihm gesagt, Abu Yazid, wenn du wenigstens ehrenvoll gestorben wärst, im Sinne von, hättest du doch wenigstens gekämpft und wärst ehrenvoll gefallen, statt wärst es als Kafir auch noch gebunden, mit gebundenen Händen zu uns, wärst es erniedrigt gezogen zu werden. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und das war eine Aussage, die sie natürlich nicht hätte machen dürfen, weil der Prophet sagte dann sallallahu alaihi wasallam, a'ala Allah wa ala Rasulih, das heißt, hättest du etwa gegen Allah und seinen Gesandten auf? Möchtest du etwa, dass die Leute von Quraysh kämpfen tatsächlich, bis sie fallen? Zu welchen Gunsten ist denn das? Ja? Ehre ist zwar gut und was Gutes, aber nicht, wenn es auf Kosten des Islam ist und nicht, wenn es auf Kosten deines eigenen Jenseits ist. Und dann entschuldigte sie sich und sagte, ja, Rasulallah, o Gesandter Allahs, ich schwöre bei demjenigen, der dich mit der Wahrheit entsandt hat, ich habe mich nicht im Griff gehabt, als ich Abu Yazid gesehen habe, wie seine beiden Hände an seinem Hals mit dem Seil gefesselt waren. Und dann habe ich das gesagt, was ich gesagt habe. Und hat sich dadurch entschuldigt beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Zwei der Gefangenen, An-Nadr ibn al-Harith und Uqba ibn Abi Mu'ayt, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam als Ausnahme hinrichten lassen und er hat ihnen nicht gewährt, dass sie sich freikaufen, weil sie besonders die Muslime gekränkt hatten zur Zeit, als sie noch in Mekka waren und ihre Feindseligkeit stärker war als alle anderen auch. Und sie gehörten zu den großen Führern der Kuffar und zu den Kriegsverbrechern. Und deswegen wurden sie hingerichtet, damit es ein Zeichen ist für jeden anderen der Leute damals, dass sie so etwas nicht noch einmal wiederholen. Und hat der Prophet hat auch kein Erbarmen mit Uqba gehabt, als er gesagt hat, O Gesandter Allahs, was ist mit meinen Kindern? Hat er gesagt, das ist egal, die Hölle wartet auf dich, sinngemäß. Und die anderen Gefangenen, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Sahaba darum gebeten, mit ihnen gut umzugehen. Und deswegen das Bild, was viele Menschen haben, dieses falsche Sklavenbild und dieses, dass man mit Menschen schlechter umgeht, weil sie eben Sklaven sind, als wären sie keine Menschen. Dieses Bild, liebe Geschwister, kennen wir als Muslime nicht. Und deswegen müssen wir aufpassen, wenn wir sprechen über Sklaverei im islamischen Sinne, dann meinen wir nicht die Sklaverei vom Mittelalter bei den Juden und den Christen, weil sie haben ein ganz anderes Bild von Sklaverei. Schaut euch mal dieses folgende Bild an. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat von ihnen verlangt, mit den Sklaven gut umzugehen. Einer der Sklaven hieß Abu Aziz. Und Mus'ab ibn Umair radiallahu ta'ala anhu und ein anderer von Ansar, sie haben diesen Abu Aziz gefangen genommen. Und immer, wenn das Abendessen gekommen ist, zu Mus'ab und dem anderen Mann von den Ansar, sie haben das Essen bekommen, sie haben es nicht angerührt, bis sie es Abu Aziz gegeben haben. Sie haben ihr eigenes Abendessen genommen und haben es Abu Aziz erstmal gegeben zum Essen. Und erst wenn er davon genommen hat und gegessen hat, haben sie danach davon gegessen. Warum? Weil der Prophet ihnen gesagt hat, geht mit ihnen gut um. Das war's. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte so eine Macht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber warum hat er diese Macht gehabt? Weil er ihre Herzen gewonnen hat. Das heißt nicht durch Geld. Der Prophet alaihi salatu wasalam, was konnte er den Leuten versprechen? Er konnte ihnen höchstens das Paradies versprechen, mehr konnte er nicht. Und deswegen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte so eine Macht, weil er die Herzen der anderen Menschen im Griff hatte. Wenn er etwas gesagt hat, die Leute haben es ausgeführt, weil sie ihn geliebt haben, sallallahu alaihi wasallam, und so musste er sogar aufpassen, was er tut. Und deswegen hat er sallallahu alaihi wasallam einmal, als er in die Moschee gegangen ist, und die Jama'a hatte schon gebetet, dann ist er nicht dort in die Moschee gegangen, hat mitgebetet, hat er nochmal gebetet, sondern er ist nach Hause gegangen, hat zu Hause dann gebetet. Warum? Weil er sallallahu alaihi wasallam, wenn er jetzt nochmal betet in einer Moschee, wo die Leute schon gebetet haben, was werden die Leute alle machen? Die Leute werden alle aufstehen, mit ihm noch einmal beten. Und das ist eine Bedrängnis. Das heißt, die Leute fühlen sich moralisch, nenn es wie du willst, verpflichtet, obwohl sie nicht verpflichtet sind. Aber sie fühlen sich verpflichtet, noch einmal zu beten, weil das ist der Gesandte Allahs. Sollen wir ihn etwa alleine stehen lassen in der Moschee? Und deswegen hat er sallallahu alaihi wasallam manchmal Dinge unterlassen, damit es den Menschen nicht zu schwer gemacht wird. Abu Aziz sagte, die haben mich so gut behandelt, dass ich mich geschämt habe, wenn sie mir etwas zu essen gegeben haben, es ihnen wieder zurückzugeben. Weil immer, wenn ich mich geschämt habe, was zu nehmen und es ihnen wieder zurückgegeben habe, haben sie gesagt, nein, wir nehmen nichts davon, bis du davon isst. Haben sie mir wieder zurückgegeben. Das war ein Spiel hin und her. Er wusste, dass sie nicht aufgeben, bis er davon gegessen hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit den Sahaba zufrieden sein. Und das ist natürlich ein wunderbares und schönes Bild, wie die Muslime mit ihren Gefangenen damals umgegangen sind. Und deswegen war es nicht verwunderlich, dass viele von ihnen den Islam natürlich angenommen haben. Die Kämpfer von Badr, das heißt diejenigen, die wir der Schlacht von Badr mitgenommen haben von den Muslimen, sie sind in unseren Herzen, gehören sie zu den edelsten der Sahaba überhaupt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat viele Schlachten geführt. Viele Ghazawat, sagt man auf Arabisch, geführt. Und viele waren besonders. Und auch die Schlacht von Uhud war etwas Besonderes. Und die Schlacht der Parteienschlacht war auch etwas Besonderes. Aber die Schlacht von Badr ragt vollkommen hervor allen anderen gegenüber. Und deswegen, liebe Geschwister, gibt es keine Schlacht, an der ein Sahabi teilgenommen hat, nach der er dann benannt wird. Das heißt, eine Person, die an der Schlacht von Badr teilgenommen hat, man nennt sie so und so Al-Badri. Al-Badri ist derjenige, der der Schlacht von Badr teilgenommen hat. Aber wenn jemand zum Beispiel bei der Schlacht von Uhud teilgenommen hat, der heißt nicht so und so Al-Uhudi. Ja? Nur in der Schlacht von Badr heißen die Menschen so, wie sie, entsprechend, also ist sozusagen wie ein Beiname. Wie man sagt, der Palästinenser, ja, dann heißt es hier, der bei Badr teilgenommen hat. So edel war diese Schlacht. Das war bei keiner anderen, Begebenheit. Und die Leute von Badr, später haben sich ein paar Sachen ereignet, die auch wieder zeigen, dass sie eine ganz besondere Stellung haben. Und zwar, dass ihnen eine unglaublich große Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala versprochen worden ist. Denn ein Mann namens Haritha ibn Suraqa ist gefallen in der Schlacht von Badr. Haritha ist gestorben in der Schlacht von Badr. Und er war ein Kind, er war ein Jugendlicher. Und seine Mutter kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie sagte, Ya Rasulallah, o Gesandter Allahs, قد عرفت منزلة حارثة مني. Du weißt, wie nahe mir Haritha stand. فإن يكن في الجنة أصبر, أصبر وأحتسب. وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. O Gesandter Allahs, du weißt, wie nahe mir Haritha stand. Sollte er im Paradies sein, werde ich geduldig sein und meine Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala anrechnen, meine Geduld anrechnen lassen als Belohnung. Sollte er allerdings nicht im Paradies sein, dann wirst du sehen, was ich mache. Damals gab es, und auch leider gibt es heutzutage auch noch Menschen, die machen etwas, das nennt man Wehklage. Wehklage bedeutet, dass man übertrieben nach jemandem trauert. Das heißt, man zeigt nach außen hin durch bestimmte Sachen, wie zum Beispiel Zerreißen von Kleidern, Zerstören von Gegenständen, lautes Schreien und so weiter, zeigt man seine Traurigkeit. Und das ist eine der großen Sünden im Islam. Das ist eine Kabira, eine der großen Sünden in unserer Religion. Und deswegen, diese Art hat sie sozusagen dem Propheten, auch vielleicht war es noch nicht verboten zu dieser Zeit, sie sagte zum Propheten, entweder ist es im Paradies oder er ist in der Hölle. Und wenn er in der Hölle ist, dann wirst du sehen, ich werde dir zeigen, was ich für ihn empfinde. Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Jannatun wahidatun hi. Denkst du etwa, es ist nur ein Paradiesgarten, den er erlangt hat? Innaha jinanun kathira. Es sind viele Paradiesgarten, die er erreicht hat. وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ Und er ist sogar im höchsten Paradiesgarten, nämlich Al-Firdaus. Und ebenso in einer anderen Überlieferung, und zwar die berühmte Geschichte von Hatib. Als die Muslime nach Mekka, das kam natürlich viel später, das kommt auch noch ausführlich, inshallah. Aber zusammengefasst, als die Muslime Mekka befreien wollten, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorhatte, nach Mekka zu gehen, hatte das manchen Sahaba mitgeteilt. Und einer von ihnen ist Hatib, der hat das mitbekommen. Was hat er gemacht? Weil er Verwandte hat in Mekka und nicht, der hat das nicht aus Heuchelei gemacht, sondern hat das gemacht, weil er hat Leute dort, die ihm geholfen haben und die ihm helfen würden, sollte sozusagen ihm was passieren. Und deswegen hat er einen Brief geschickt mit einer Frau nach Mekka, dass er sie warnt. Passt auf, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird kommen mit der Armee und euch einnehmen und euch angreifen. Und das ist natürlich ein Verrat. Ein riesiger Verrat. Ein Verrat, für den man, in vielen Ländern mit Sicherheit heutzutage noch Todesstrafe bekommt. Ja? Weil das ist eine gewaltige Sache. Du sagst, was der andere vorhat. Ein Krieg, ja. Das ist schlimmer, fast geht's nicht. Und, trotzdem sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam über ihn, lasst ihn in Ruhe. Man wollte ihn hinrichten. Einer der Sahaba hat gesagt, lasst mich ihn töten. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein, lasst ihn, لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةِ أَوْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ Er sagt, der Prophet sagt, nein, lasst ihn, denn Allah Azza wa Jal hat wahrscheinlich einen Blick geworfen auf die Leute von Badr und zu ihnen gesagt, macht, was ihr wollt, denn das Paradies ist für euch bindend geworden. Oder er hat gesagt, denn ich habe euch bereits vergeben. Und das ist eine frohe Botschaft, dass die Leute, die an der Schlacht in Badr teilgenommen haben, ihre Sünden alle vergeben worden waren. Und als ein Sklave einmal zu Hatib sagte, der gleiche Hatib, Einer sagt, ein Sklave sagt einmal zu Hatib, O Gesandter Allahs, Hatib wird mit Sicherheit in die Hölle eingehen. Aufgrund des, was er gemacht hat. Den Verrat. Daraufhin sagte der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam, Kadhabta la yadkhuluha fa innahu shahida badran wal hudaybiyah. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, du irrst dich, er wird die Hölle nicht betreten, denn er war bei der Schlacht von Badr dabei und er war auch bei Hudaybiyah anwesend. Hudaybiyah, darüber werden wir inshallah später ausführlich sprechen. Diese Schlacht natürlich hat ein riesiges Echo, was es bewirkt bei den Leuten in Medina, bei den Leuten von Mekka, in der gesamten arabischen Halbinsel, sodass die gläubigen Menschen siegreich waren. In Medina, gegenüber die Juden, weil dort waren die Juden, und gegenüber die restlichen Götzendiener in der arabischen Halbinsel, beziehungsweise in großen Teilen davon. Und dadurch haben die Juden nämlich, die sich in den Händen der Götzendiener sicherer gefühlt haben, jetzt nicht mehr so sicher gefühlt und haben dann immer weiter nach außen hin ihren Hass und ihren Zorn gegenüber den Muslimen gezeigt, bis später dann der Stamm der Juden, die Banu Qaynuqa aus Medina vertrieben worden sind. Viele von den Arabern sind natürlich in den Islam eingetreten, weil viele Menschen sind Opportunisten. Die gucken immer gerade, wer der Stärkste ist und die folgen dem. Und wenn es gerade die Wahrheit ist, Alhamdulillah, haben sie Glück gehabt. Und viele von den Menschen, sie wollen eigentlich Muslime sein, aber ihr Umfeld lässt es nicht zu. Der Mutter, die Vater, die sind Götzendiener und sie haben Angst und deswegen, so war es auch früher, genauso wie heute. Und deswegen haben viele den Islam erst angenommen, nachdem der Islam schon die Oberhand gewonnen hat. Und besonders viel sind die Leute eingetreten, wann? Als Mekka befreit worden ist, natürlich. Weil dann war klar, dass der Islam siegreich ist und keiner mehr gegen Islam vorgehen kann. Das war natürlich auch der Zeitpunkt, an dem die Zahl der Heuchler zugenommen hat, logischerweise. Weil ab diesem Zeitpunkt, wenn der Islam Oberhand hat, dann natürlich werden die Anzahl der Heuchler wird größer werden, wie zum Beispiel Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Die Quraysh selbst, und damit schließen wir inshallah, die Quraysh selbst, die haben das fast nicht glauben können, dass ihre eigenen Führer gestorben sind und gefallen sind. Es gibt sogar eine Überlieferung, die umstritten ist, dass die Quraysh ihren eigenen Leuten verboten haben zu trauern, damit eben nicht ein Schock auslöst unter den Leuten, warum, wenn die auch noch getrauert wird, dann wird die Moral ganz am Boden sein, ja. Deswegen haben sie sogar das nach einer Überlieferung verboten. Und man hat dann auch sogar versucht, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu töten. Und zwar haben sie Umayr ibn Wahb al-Jumahi geschickt, um den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu töten. Ein Mann namens Safwan ibn Umayyah, der hat sogar gesagt, pass auf, geh du zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, töte ihn, und wenn er getötet ist, dann ist gut. Und wenn er nicht getötet wird, und du wirst getötet, dann werde ich für deine Familie aufkommen. Haben sie sich vorher schon geeinigt. Er ist losgegangen von Mekka in Richtung Medina, hat sein Schwert für sich behalten, versteckt, und als er dann bei der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam ankam, war ausgerechnet Umar ibn Khattab radiallahu anhu gerade anwesend und hat ihn gepackt und hat ihm gesagt, was willst du? Komm mit mir zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Sahabe außenrum, die lassen niemanden so ganz nah ran. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn gefragt, was hat dich hierher gebracht? Und er hat ihm natürlich vorgelogen und hat ihm gesagt, ich bin gekommen, um ein paar Gefangene freizukaufen. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, du lügst. Ich weiß, warum du gekommen bist. Und ich weiß auch genau, was Safwan zu dir gesagt hat. Was ist also geschehen? Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm offenbart, was passiert ist. Und hat ihm gesagt, es ist was ganz anderes. Du bist gekommen, du wolltest mich töten. Und Safwan hat dir versprochen, dass er für deine Familie aufkommt. Und warum machst du das? Natürlich, in diesem Moment, wenn dir so etwas geschieht und du noch ein Fünkchen an Wahrheit glaubst und nach Wahrheit strebst, er hat in diesem Moment den Islam verkündet und hat den Islam angenommen und hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam darum gebeten, dass er nach Mekka zurückgehen darf und die Menschen in Mekka zum Islam einladen darf. Aber der Hass der Quraysh saß so fest, dass später bei einem anderen Ereignis, Al-Raji', darüber werden wir inshallah später eines Tages sprechen, dass später die Quraysh in einem anderen Ereignis haben die zwei der Sahaba freigekauft, beziehungsweise gekauft. Das heißt, zwei waren gefangen Und da kamen die Quraysh und haben diese zwei, Khabib und Zayd ibn Dithna, sie haben sie beide gekauft, um sie zu töten. Ja, und nicht um sie freizulassen. Das zeigt wirklich, dass diese Niederlage sehr tief im Herzen saß. Und Alhamdulillah, damit nicht jemand am Ende dieser Sitzung einen großen Hass verspürt gegen die Leute von Quraysh. Die Leute von Quraysh, Alhamdulillah, sind heutzutage alle Muslime, inshallah. Wa sallallahu alaihi wa sallam, wa barak ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, taslima kathira.